بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله سأسأل أبا ما سأسبان هاتيجا الله سيجن متحيل سنفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Und liebe Geschwister, das wahrhaftigste Buch ist, wie der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم gesagt hat, das wahrhaftigste Buch ist das Buch Allahs, und die beste aller Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad صلى الله عليه وسلم, und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen. Und jede Neuerung ist ein Irrtum und jeder Irrtum ist in der Hölle. Und wenn man diese Einleitungsform, diese Einleitungsformel auf Deutsch sagt, dann ist das eine ungefähre Übersetzung dessen, was im Arabischen steht. Denn, wie ich öfter gesagt habe schon, dass Allah seine Namen, Ar-Rahman, Ar-Rahim, das sind alles Namen von Allah subhanahu wa ta'ala, und auf Deutsch ist es nicht mehr sein Name, sondern es ist nur eine Übersetzung der Bedeutung dieses Wortes. Natürlich, also Allah, sein Name ist Ar-Rahman und nicht der Al-Abama. Das ist nur eine Übersetzung der Bedeutung. Und auch schon auch erklärend, denn Ar-Rahman heißt eigentlich der Abama oder derjenige, der voller Barmherzigkeit ist. Und das Wort im Deutschen Al-Abama ist einfach nur eine neue Konstruktion, um zu zeigen, dass dieses Wort nur für Allah subhanahu wa ta'ala gilt. Und ebenso, wenn man sagt, das gleiche gilt für Ar-Rahim, und wenn man sagt, Allahs Segen und Heil, sagt Propheten Muhammad, wenn das ist die etwa, also so übersetzt man das Wort sallallahu alaihi wasallam, obwohl das also nicht eigentlich dem entspricht, was man im Arabischen eigentlich sagt, was das sallallahu alaihi wasallam bedeutet. Man sagt, dass Salah hat viele Bedeutungen, aber das Salah von den Engeln, sagen die Gelehrten, ist das Salah der Engel für den Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist einfach nichts anderes, als dass sie für den Propheten sallallahu alaihi wasallam beten um Barmherzigkeit und anderes. Und das Salah von Allah subhanahu wa ta'ala für seinen Propheten sallallahu alaihi wa sallam, weil Allah hat ja gesagt im Koran, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Das heißt, Allah und die Engel machen Salah über oder auf oder den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und wie gesagt, also das Salah von den Engeln ist die Barmherzigkeit, und das Salah von Allah subhanahu wa ta'ala, darüber wurde auch vieles gesagt. Wurde auch gesagt, die Barmherzigkeit, und wurde gesagt, dass es die, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn im Guten erwähnt in der Sitzung, wo Allah subhanahu wa ta'ala ist. Dass Allah sie im Guten erwähnt, diese Person im Guten erwähnt, bei denjenigen, die bei Allah subhanahu wa ta'ala sind. Und warum sagt man, dass diese Ansicht richtiger ist? Weil Allah sagte im Koran, الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, diejenigen, wenn sie ein Unheil getroffen hat, قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, dann sagen sie, wir gehören Allah und wir werden zu ihm zurückkehren. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ, jene erhalten von ihrem Herrn Salawat, der Plural von Salah, und Rahmah und Barmherzigkeit. Und diese Aufzählung weist darauf hin, dass Salah etwas anderes ist als die Rahmah. Und deswegen haben die Gelehrten das gesagt. Wie dem auch sei, so wird einem klar, dass die Aussage Allahs Segen und Heil sei auf dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ist eine der Bedeutungen, die sich daraus ergeben. Denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemanden im Guten erwähnt, dann will er Gutes für diese Person, und selbstverständlich ist Segen, die Baraka und das Heil eine gute Sache für unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, das folgende Kapitel geht um Zakat und Naqdain, das heißt das Zakat über Gold und Silber und all das, was stattdessen verwendet wird, heutzutage oder damals. Also, möge Allah uns allen Erfolg verleihen und uns unser Wissen vermehren. Gemeint ist also Gold und Silber und auch der Schmuck, weil er ja meistens aus Gold und Silber besteht, und auch die Goldbarren dementsprechend. Und alles andere, was stattdessen heutzutage verwendet wird an Währungen. Und der Beleg dafür, dass die Zakat Pflicht ist für Gold und Silber, ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Tauba, wo er da sagte, auf der Seite 192 in der 9. Sura, Vers 34, die er glaubt, viele von den Gelehrten den Menschen verschlingen fürwahr den Besitz der Menschen auf nichtige Weise und halten von Allahs Weg ab. Diejenigen, die Gold und Silber horten und es nicht auf Allahs Weg ausgeben, denen verkünde schmerzhafte Strafe. Also, الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Das sind diejenigen, die dieses Gold und Silber horten und den nicht den Pflichtanteil abgeben, wie die offensichtliche Bedeutung dieses Verses ist. Denen hat Allah subhanahu wa ta'ala eine strenge Strafe angedroht. Und in As-Sahihain, wenn wir sagen As-Sahihain, haben wir gesagt, bedeutet das die beiden Sahih-Werke, und damit gemeint Bukhari und Muslim, die wurden bei Sahih-Werke bezeichnet, weil ihre Hadithe, die da drin sind, alle Sahih sind. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, مَا مِن ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدَّى حَقُّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ الصَّفَائِحُ مِن نَارٍ. Das heißt, es gibt kein Gold und kein Silber, dessen Pflichtanteil nicht abgegeben wird, das nicht am Tag der Auferstehung kommen wird, und es wird dann aus ihm Platten aus Feuer gemacht, wodurch er dann also gebrandmarkt wird, derjenige, der diesen Zakat nicht bezahlt hat. Und die Gelehrten sind sich darüber einig, dass das Horten in diesem Hadith oder das Horten in diesem Vers, den wir erwähnt haben, dass damit gemeint ist, diejenigen Arten von Vermögen, für die man Zakat geben muss und für die man kein Zakat gegeben hat. Das ist der Kenz, Al-Kenz, das Horten. Oder der Schatz auch. Ja. Wenn man allerdings Zakat gegeben hat, dann wird das nicht mehr als Kenz bezeichnet und ist nicht mehr eine Form von Horten. Ja. Weil dann gehört das ja einem rechtmäßig. Seit etwa 1 bis 200, also bis etwa 1 bis 2 Jahrhunderte zurück, hat man noch mit Gold- und Silbermünzen gehandelt. Und heute hat man statt den richtigen Werten, hat man Scheine ersetzt. Und dementsprechend, wenn in einer Währung ursprünglich der Silbermaßstab ist, dann gilt der Nisab für das Silber. Und wenn in einer Währung das Gold ursprünglich maßgebend ist, dann gilt der Nisab für das Gold. Und was das Gold angeht, so sagen die Gelehrten, muss man Zakat für das Gold zahlen, wenn es einen bestimmten Nisab erreicht hat und natürlich ein Jahr verstrichen ist. Und zwar, man sagt auf Arabisch erst einmal 20 Mithqal. 20 Mithqal, und ein Mithqal ist eine Art Einheit, und damit ist nichts anderes gemeint als 72 Gerstenkörner. Als 72 Gerstenkörner ist ein Mithqal. Und 20 davon wiegen etwa 85 Gramm. Also ab 85 Gramm ist der Nisab für das Gold. Und der Nisab für das Silber ist 200 islamische Dirham. Und das ist bei der Mehrheit der Ulama 595 Gramm. 595 Gramm. Und es geht hier um das reine Gold, das nicht vermischt ist. Das ist die Ansicht der Schafi'i und Hanabila, und die andere Ansicht ist die Ansicht der Malikiya. Dass man, also die einen sagen, es geht um das reine Gold, die anderen sagen, es geht auch um das vermischte Gold. Und diejenigen, die gesagt haben, also manche Gelehrte haben gesagt, wenn einfach das Gold vermischt ist und kein reines Gold ist, wie es bei Schmuck zum Teil der Fall ist, oder vielleicht sogar zum größten Teil der Fall ist, dann sind es 96 Gramm, Wallahu a'lam. Und wenn es beim Gold oder Silber diese Menge erreicht hat, dann muss man davon 2,5% abgeben, wenn man im Besitze dieses Gold oder Silbers war, für ein ganzes Jahr. Und oder die, man sagt auch das Viertel eines Zehntel, das ist das gleiche wie 2,5%. Und es ist egal, ob dieser Schmuck bearbeitet war oder nicht bearbeitet war oder ist. Aufgrund der Aussage von Aisha radiallahu anha, und zwar hat sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zugeschrieben, أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال, dass er pflegte, von jeweils 20 Mithqal immer einen halben Mithqal zu nehmen. Und ein halben Mithqal von 20 sind genau 2,5%. ده حديث الصحيح بابن ماجه ومن حديث عن أنس رضي الله عنه وأرضاه حيث في الرقة ربع العشر في الرقة ربع العشر ده حديث باب بخاري مسلم أنت also Riqa ist das Silber. In Bezug auf das Silber muss man 2,5% abgeben, das Viertel eines Zehntel. Und warum ist dieser Hadith ein Beleg dafür, dass es unerheblich ist, ob dieser Schmuck bedruckt ist oder nicht bedruckt ist oder bearbeitet ist oder nicht bearbeitet ist? Weil die Hadithe keinen Unterschied machen und so bleiben sie ganz allgemein. Eine Frage, die man sich stellt, betrachtet man Gold und Silber einzeln oder fügt man beides zusammen? Also ist man im Besitzer von Gold und ist man im Besitzer von Silber? Fügt man beide Vermögen zusammen und schaut dann, ob man den Nisab erreicht hat? Zum Beispiel der Durchschnitt von den beiden zusammen oder irgendwie. Und die Mehrheit der Ulama sagten, dass man beides zusammenfügt, weil es beide eine Art Vermögen ist. Und beides ist das Vermögen dieser einzelnen Person, egal ob er Gold oder Silber hat. Und die Ansicht der Schafi'ia ist, dass man das Geld oder das Gold und das Silber jeweils einzeln betrachtet und bei jedem einzeln schaut, ob der Nisab erreicht ist oder nicht und man fügt das Geld nicht zusammen. Und das ist die richtigere Ansicht, weil Gold und Silber zwei verschiedene Materialien sind und auch in Bezug auf As-Sarf, Entschuldigung, in Bezug auf das Zinsen, Riba, dort darf man Gold mit Silber tauschen. Dort darf man Gold mit Silber tauschen, auch wenn Gold und Silber unterschiedlich viel sind. Also ich darf ein Kilogramm mit 500 Gramm Gold tauschen. Ein Kilogramm Silber mit 500 Gramm Gold tauschen, wenn das allerdings mit den berühmten Voraussetzungen an dem Ort gleich geschieht, an dem man das machen möchte. Und es darf irgendwie nicht an Zeit dazwischen vergehen. Wie wir aber inshallah genau auch behandeln werden. Und das weist darauf hin, dass es zwei verschiedene Materialien sind. Wäre es aber 500 Gramm Gold mit 600 Gramm Gold, wäre es Riba und verbotener Zins. Insofern, das weist darauf hin, dass man diese Vermögen nicht zusammen als eins betrachtet und dann jedes einzelne betrachtet man extra und schaut, ob es den Nisab erreicht hat. Und für jedes einzelne gibt man dann den Zakat her. Wie der Zakat bezahlt wird für die Gehälter, haben wir gesagt. Brauchen wir nicht nochmal wiederholen. Und insofern schließt sich ein weiteres Kapitel an. Oder erstmal, wie gibt man diesen Zakat her? Wie gibt man diesen Zakat her von Gold und Silber? Man gibt ihn natürlich in Form von Gold und Silber her. Oder in Form von dem Bargeld, wenn es sich um Bargeld eben handelt. Und wenn das Bargeld ursprünglich Gold war, kann man es auch in Gold hergeben. Das ist dann unerheblich. Und man darf es allerdings nicht in anderen Formen hergeben, wie zum Beispiel Essen. Es sei denn, man ist zum Beispiel verantwortlich für Waisenkinder, Yatama, und will ihnen Zakat geben und man kauft einfach für ihnen Essen, damit sie davon essen können, weil sie das Essen ja brauchen. Das wäre erlaubt. Aber man gibt ihnen nicht direkt das Essen. Also normalerweise gibt man kein Essen anstatt Gold und Silber her oder Geld, Scheine, sondern nur in so einem Fall, wo man für das Waisenkind, weil das kann ja mit dem Geld wenig anfangen, weil es ja noch viel zu klein ist, aber man weiß, dass dieses Waisenkind Essen braucht, dann kann man für ihn mit diesem Geld, was da ist, Essen kaufen und ihm geben. Das wäre ein Beispiel dafür. Und wenn eine Person zum Beispiel sein ganzes Vermögen ist Schmuck und er müsste dafür Zakat hergeben, dann und er würde kein anderes Geld besitzen, nichts anderes, dann würde er von diesen Schmuckteile verkaufen müssen, damit er davon seinen Zakat ausgleicht, bezahlt. Dem anschließend, somit ist Zakat über den Gold und Silber schon beendet, und ist ein Unterkapitel, was darf ein Mann an Silber und an Gold tragen? Zunächst einmal darf man als Mann Silber tragen, und zwar einen Silberring tragen. Man darf als Mann einen Silberring tragen. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wie es im Hadith bei Bukhari Muslim heißt, hat einen Silberring getragen. Er hat einen Silberring getragen. Allerdings, was verboten ist, ist, dass der Mann einen Goldring trägt. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es verboten, dass der Mann sich schmückt mit Gold. Und er hat es stark betont. Und er hat gesagt in einem Hadith, يَعْمُدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارِ جَهَنَّمْ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ. Also, fasst etwa jemand von euch absichtlich eine glühende Kohle vom Höllenfeuer an und fest in seiner eigenen Hand an? Das ist eine Art der Verwunderung. Und der Hadith ist bei Muslim überliefert. Und wie heißt es? Goldzähne darf man dementsprechend auch nur verwenden, wenn es notwendig ist. Weil zum Beispiel Silber irgendwie einen schlechten Geruch erzeugt. Bekannterweise Silber oxidiert und erzeugt einen schlechten Geruch. Und das könnte schaden. Und deswegen dürfte man, wenn im Notfall, wenn es kein anderes Material gibt, dürfte man Gold dann verwenden. Aber nur eben so viel, wie man braucht und nicht mehr. Und der Mann darf überhaupt Gold verwenden, wenn es dafür einen Grund gibt. Wenn es dafür einen Grund gibt, wie zum Beispiel, wenn man, wie passiert es am Tag von Al-Killab oder Al-Kullab, und zwar ist von dem edlen Gefährten Urfujah ibn Sa'd radiallahu anhu, ist seine Nase an diesem Tag abgeschnitten worden und er hat dann eine Silbernase aufgesetzt bekommen. Und die hat allerdings angefangen zu stinken und hat Geruch gemacht. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm angeordnet, dass er eine Nase aus Gold aufsetzen soll. Und der Hadith ist Hassan, er ist bei Abu Dawud al-Nasa'i, Tirmidhi und al-Hakim. In Bezug auf die Frauen, die Frauen dürfen sich schmücken mit Gold und Silber. Und all dem, was gewöhnlich die muslimischen Frauen machen. Und der Beleg dafür ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala im Koran auf der Seite 490 in Surat al-Zukhruf im Vers 18 Sura 43: Wollen Sie Allah denn jemanden zuschreiben, der im Schmuck aufgezogen wird und im Streit nicht deutlich wird? Damit sind die Frauen gemeint. Und wie es auch hier in der Anmerkung heißt, nämlich die Frauen, weil sie die Deutlichkeit im Streit entweder aus Zurückhaltung ablehnen oder die Gesellschaft nicht zwänge, sie daran hindern, wie dem auch sei. Wollen sie Allah denn jemanden zuschreiben, der im Schmuck aufgezogen wird und im Streit nicht deutlich wird? Denn die Mushrikin haben Allah subhanahu wa ta'ala Tisch dazu geschrieben. Naam. Awa man yunasha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin. Und ebenso, weil der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, also die Aussage, die ich vorhin gesagt habe, und das, was muslimische Frauen gewöhnlich anziehen, also auch wenn es viel ist, eine muslimische Frau darf sich mit Gold und Silber schmücken, auch wenn es viel ist. Und der weitere Beleg ist die Aussage des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, uhillu al-dhahaba wal-harira li-inathi ummati. Das heißt, ich erlaube das Gold und das Silber für die Frauen in meiner Umma. Die Frauen in meiner Umma, oder die weiblichen, für meiner Umma. وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا, das heißt, und es ist verboten worden für die Männer, oder die männlichen. Und der Hadith ist auch authentisch bei Ahmad, Abu Dawud, al-Tirmidhi und al-Nasa'i. Und das weist darauf hin, dass es für die Frauen erlaubt ist, Gold und Silber zu tragen, und für die Männer ist Gold grundsätzlich verboten, außer in Ausnahmefällen, und Silber darf ein Mann tragen, wie zum Beispiel einen Silberring. Und darüber sind sich die Gelehrten auch einig. Ja. Wie ist es in Bezug auf den Zakat des Schmucks? In Bezug auf Zakat des Schmucks, damit wir zu diesem Kapitel wieder zurückkehren. Und zwar, Frauen manchmal tragen Schmuck, oder sind im Besitz von Schmuck, damit sie es tragen und sich damit schmücken. Und manche sind im Besitz von Schmuck und diesen Schmuck wollen sie nicht tragen, sondern sie wollen ihn aufbewahren. Gibt es jetzt dafür Zakat oder nicht? Wenn eine Frau Schmuck aufbewahrt und es nicht zum Tragen benutzt, nicht zum Schmücken benutzt, dann zweifellos muss sie dafür Zakat bezahlen. Aber die Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten taucht dann auf, wenn eine Frau Zakat, wenn eine Frau Schmuck trägt, wenn eine Frau Schmuck trägt, und manche Gelehrten sind der Ansicht, dass diese, was heißt manche Gelehrten, die Mehrheit der Ulama sind der Ansicht, dass eine Frau für Zakat nicht, für Schmuck, den sie trägt, nicht Zakat zahlen muss. Aufgrund der Aussage des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, laysa fil huliyyi zakat. In Bezug auf das Schmuck gibt es keinen Zakat, also in dem, was man sich selbst schmückt. Nur allerdings ist der Überlieferungskette schwach, auf die sich die Mehrheit der Ulama belegt haben, berufen haben. Aber es war auch die Ansicht von einigen Sahaba, von Anas, von Jabir, Ibn Umar, Aisha und Asma, ihrer Tochter, ihrer Schwester. Und so haben die Gelehrte wie Imam Ahmad sich darauf gestützt, dass einige, dass viele Sahaba diese Ansicht vertreten haben. Und wie dem auch sei, richtiger ist die Ansicht der anderen Gelehrten, von Abu Hanifa rahimahullah und diejenigen, die ihm gefolgt sind, dass Zakat die Frau zahlen muss, für auch für den Schmuck, den sie trägt. Und der Grund dafür ist, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in mehr als einem Hadith eine Frau gesehen hat, wie sie Schmuck trägt und oder Silber trägt und beim Tawaf ist, der Hadith bei Tirmidhi, und hat sie gefragt, ob sie Zakat für diesen Schmuck bezahlt, den sie anhat, und dann sagte sie nein, und dann sagte er zu ihr, das wird dir dann als Teil, als Anteil an der Hölle genügen. Das wird dir dann dir als Anteil an der Hölle genügen, wenn du nicht für diesen Teil, den du, für diese Schmuck, den du anders Zakat bezahlst. Und wieso ist das ein Beleg? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gefragt hat, ob sie, oder offensichtlich zieht sie es ja an, um sich zu schmücken. Das ist der erste Punkt. Zweitens hat er nicht die Unterscheidung gemacht, ob die Frau das anzieht, aus, wie heißt es, um sich damit zu schmücken, oder ob sie das einfach nur mit sich rumträgt zum Beispiel. Wie dem auch sei. Und der zweite Beleg ist der Beleg, der sind die allgemeinen Belege. Sind die allgemeinen Belege, dass man für Gold und Silber Zakat zahlen muss. Und das schließt somit sowohl den Schmuck ein, den man trägt als Frau, als auch den Schmuck ein, den man benutzt, um aufzubewahren. Ebenso muss man Zakat bezahlen für den Schmuck, den man irgendwie zum Vermieten hergibt. Für den Schmuck, den man irgendwie zum Vermieten hergibt. Oder also Schmuck, den man irgendwie aufbewahrt, oder Schmuck, den man aufbewahrt, auch wenn man nicht damit handeln will oder irgendetwas. Ja. Wie dem auch sei, man muss dafür Zakat bezahlen, und das gleiche gilt für das Silber, genau für das Gold. Und natürlich all dies nur, wenn es den entsprechenden Nisab vom Gold, 85 Gramm, oder vom Silber, 595 Gramm, erreicht hat. Wenn es diesen Nisab nicht erreicht hat, dann braucht man für dieses Gold an sich keinen Zakat bezahlen. Wenn man allerdings mit diesen Sachen handelt, dann muss man sowieso Zakat zahlen für den Wert der Ware, wie wir aber inshallah im kommenden Kapitel beim nächsten Mal inshallah sehen werden. Also wenn man Händler ist und Ware besitzt. Die Regelung über das Bemalen oder Anstreichen von Wänden oder anderen Gefäßen oder irgendwelchen Gefäßen mit Gold und Silber. Dies ist verboten. Es ist dem Muslim verboten, dass er irgendwie sein Dach vergoldet. Also ich meine jetzt mit richtigem Gold. Oder versilbert. Oder irgendetwas an seinem Auto oder seine Schlüssel. All dies ist dem Muslim verboten. Denn es ist nichts anderes als Verschwendung und Überheblichkeit. Und es ist dem Muslim sowieso verboten, dass er aus, wie wir erwähnt haben im Kapitel über die Reinheit, haben wir erwähnt, dass es dem Muslim sowieso verboten ist, aus goldenen und silbernen Gefäßen zu trinken oder vom goldenen und silbernen Besteck zu essen. Na, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ja gesagt, الذي يشرب في آنيات الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. Und der Hadith ist bei Bukhari Muslim, und zwar derjenige, der aus einem Gefäß aus Gold oder Silber trinkt, der schleppt in Wirklichkeit in seinem Bauch Höllenfeuer mit. Und obwohl, wie heißt es, das Verbot streng ist, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam das verglichen hat mit jemandem, der eine glühende Kohle in die Hand nimmt trotzdem gibt es genug Männer dieser Ummah, die leider Gold anziehen, obwohl es ihnen verboten worden ist. Und es macht ihnen nichts aus, dass der Prophet s.a.w. ihnen gedroht hat. Oder sie wissen es nicht. Wie dem auch sei, muss man sich Allah s.w.t. reuevoll zuwenden, denn dann wird Allah s.w.t. einem dann inshallah auch vergeben. Und man soll sich einfach mit dem begnügen, was Allah s.w.t. erlaubt hat. Denn die erlaubten Sachen sind viel mehr als die verbotenen Sachen. Und natürlicherweise ist das Schmücken eine Eigenschaft der Frauen und nicht eine Eigenschaft der Männer. Und es gibt genug Halal-Sachen, alhamdulillah, die einen vom Verbotenen fernhalten. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, einen edlen Vers, den sich jeder Mensch vor Augen führen soll, wenn er etwas Verbotenes begehen möchte. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und wer für Allah fürchtet, dem schafft er einen Ausweg und gewährt ihm Versorgung, von wo aus er damit nicht rechnet. Von wo aus er damit nicht rechnet. Und ebenso diejenigen, die sagen, ich kann nie von irgendwo Geld herbekommen, und wenn ich, wie heißt es, außer von einer Bank mit Zinsen und Kredit, und wenn ich das nicht mache, dann kann ich keinen Handel treiben und so weiter und so fort. Vergleich mal das Handel treiben, vergleich mal die Tatsache, dass du keinen Handel treiben kannst, diese sehr angeblich schlimme Situation, mit der Situation, was der Prophet aus einem angedroht hat, wenn er nur einen Euro verschlingt. Also das ist kein Vergleich. Und wenn man sich das vor Augen hält, dann weiß man, alhamdulillah, dass die Tatsache, dass man das, was man vorhatte, nicht tun kann, viel, viel geringwertiger ist oder viel, viel weniger schlimm ist, als die Tatsache, wenn man etwas Verbotenes begeht, was Allah klar verboten hat und worüber es Übereinkunft gibt unter den Gelehrten. Inshallah, beim nächsten Mal behandeln wir die Ware, wenn man Ware besitzt und mit Ware handelt, und erst danach im Anschluss reden wir über, wenn man Aktien besitzt, wie man dafür Zakat zahlen muss, denn es macht mehr Sinn, wenn die Aktien dann am Ende nach diesem Kapitel behandelt werden, bevor Zakatul Fitr. Danach kommt Zakatul Fitr. Also wenn man, weil Ware wird da verwendet, bei Aktien handelt es sich sehr oft um Ware. Und deswegen ziehen wir dieses Kapitel erstmal vor und danach reden wir inshallah beim nächsten Mal am Anschluss über die Aktien. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.